Erster Paulus und Timotheus sind Diener von Jesus. Wir schreiben an alle Freunde von Jesus in Philippi. Auch an die Leiter und Helfer. Zweiter Gott, unser Vater, und Jesus sollen euch lieb haben und euch Frieden geben. Dritter, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an euch denke. Vierter, immer wenn ich bete, bitte ich für euch alle. Ich bin dabei sehr froh. Fünfter, denn ihr helft mit, die gute Nachricht zu erzählen. Das macht ihr schon vom ersten Tag an bis heute. Sechster, ich glaube, dass Gott euch angefangen hat zu helfen. Er wird euch auch weiterhelfen bis zum Tag, an dem Jesus wiederkommt. Siebter, ich denke immer an euch. Ihr seid in meinem Herzen. Auch jetzt, wo ich im Gefängnis bin, seid ihr bei mir. Ihr helft mir, die gute Nachricht zu verteidigen. Ihr seid alle meine Freunde. Achter, Gott weiß, wie sehr ich euch alle liebe. Ich liebe euch so, wie Jesus euch liebt. Neunter, ich bete, dass ihr immer mehr Liebe habt. Ihr sollt immer besser verstehen, was richtig und was falsch ist. Zehnter, so könnt ihr rein und ohne Fehler sein, bis Jesus wiederkommt. Elfter, Jesus hilft euch, Gutes zu tun. So könnt ihr Gott ehren und ihm danken. Zwölfter, ich möchte euch erzählen, liebe Brüder, wie es mir geht. Es hilft der guten Nachricht sehr. 13. Die Leute im ganzen Palast und überall wissen jetzt, dass ich wegen Jesus im Gefängnis bin. 14. Viele Freunde von Jesus sind mutiger geworden. Sie haben keine Angst mehr, von Gott zu erzählen, weil ich im Gefängnis bin. 15. Manche erzählen von Jesus, weil sie neidisch sind und Streit suchen. Aber andere tun es, weil sie gute Freunde sind. 16. Die Freunde erzählen von Jesus, weil sie mich lieb haben. Sie wissen, dass ich hier bin, um die gute Nachricht zu verteidigen. 17. Die anderen erzählen von Jesus, aber sie sind nicht ehrlich. Sie wollen mir im Gefängnis noch mehr Ärger machen. 18. Aber was macht das schon? Egal warum sie es tun, sie erzählen von Jesus. Darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch weiter freuen. 19. Ich weiß, dass mir das helfen wird. Denn ihr betet für mich und der Geist von Jesus hilft mir. 20. Ich hoffe sehr, dass ich mich für Jesus nicht schämen muss. Ich möchte mutig sein und von Jesus erzählen, egal ob ich lebe oder sterbe. 21. Denn für mich ist das Leben Jesus. Und das Sterben ist ein Gewinn. 22. Aber wenn ich weiterlebe, kann ich noch mehr für Jesus arbeiten. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. 23. Ich möchte am liebsten sterben und bei Jesus sein. Das ist viel besser. 24. Aber es ist wichtiger, dass ich noch hier bleibe, um euch zu helfen. 25. Ich glaube, dass ich noch hier bleiben werde. Ich werde bei euch allen bleiben, damit ihr im Glauben wachsen und euch freuen könnt. 26. Wenn ich wieder zu euch komme, könnt ihr Jesus noch mehr loben, weil ich bei euch bin. 27. Lebt so, wie es zu der guten Nachricht von Jesus passt. Dann kann ich sehen, wenn ich komme, oder hören, wenn ich weg bin, dass ihr fest im Glauben steht. Haltet zusammen und kämpft für die gute Nachricht. 28. Habt keine Angst vor euren Feinden. Das zeigt ihnen, dass sie verloren sind. Aber es zeigt euch, dass ihr gerettet seid. Und das kommt von Gott. 29. Gott hat euch geschenkt, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. 30. Ihr kämpft den gleichen Kampf wie ich. Ihr habt gesehen, wie ich gekämpft habe. Und jetzt hört ihr davon.